Um in das Polizeibüro zu gelangen, musste man geradeaus gehen und bei der zweiten Biegung links einschwenken. Es war nur wenige Schritte entfernt. Als er die erste Biegung erreicht hatte, blieb er stehen, dachte nach, bog in eine Seitengasse ein und ging durch zwei Straßen auf einem Umweg dorthin. Vielleicht ohne jedes Ziel, vielleicht aber, um es noch eine Minute hinzuziehen und um Zeit zu gewinnen. Er ging mit gesenktem Kopf. Plötzlich schien es ihm, als hätte jemand ihm etwas ins Ohr geflüstert. Er hob den Kopf und sah, dass er an jenem Hause, direkt am Toreingang stand. Seit jenem Abend war er hier nicht mehr gewesen und auch nicht vorübergegangen. Ein unbezähmbares und unerklärliches Verlangen zog ihn an. Er ging hinein, durchschritt das Tor, bog in den ersten Eingang rechts ein und begann, die bekannte Treppe ins vierte Stockwerk hinaufzusteigen. Es war sehr dunkel auf der engen und steilen Treppe. Er blieb auf jedem Absatz stehen und sah sich neugierig um. Auf dem Absatz des ersten Stockes war ein Fensterflügel herausgenommen. »Das war damals nicht so«, dachte er. »Da war auch die Wohnung im zweiten Stock, wo Nikolai und Dimitri gearbeitet hatten. Sie ist verschlossen. Und die Tür ist neu gestrichen, also wird sie zu vermieten sein.« Und da war auch der dritte Stock und der vierte. »Dort«, er wunderte sich. Die Tür zu dieser Wohnung war sperrangelweit geöffnet. Es waren Menschen drin. Man hörte Stimmen. Das hatte er keineswegs erwartet. Nachdem er eine Weile unschlüssig dagestanden hatte, stieg er die letzten Stufen hinauf und trat in die Wohnung ein. Sie wurde auch neu hergerichtet. Es waren Arbeiter da. Das schien ihn zu überraschen. Er hatte aus irgendeinem Grunde geglaubt, dass er alles ebenso antreffen werde, wie er es damals verlassen hatte, vielleicht sogar die Leichen an denselben Stellen liegend. Jetzt aber fand er kahle Wände, keine Möbel. Es war irgendwie sonderbar. Er ging zum Fenster und setzte sich auf das Fensterbrett. Es waren nur zwei Arbeiter da, beide junge Burschen, der eine älter, der andere bedeutend jünger. Sie beklebten die Wände mit neuen Tapeten, weiß mit lila Blümchen, anstelle der früheren gelben, die abgenutzt und verwohnt gewesen waren. Aus irgendeinem Grund missfiel ihm dies sehr. Er blickte diese neuen Tapeten feindselig an, als täte es ihm leid, dass man alles so verändert hatte.